Schmied wie dieser, Cardia. Sein Schmuck erreicht den Prunk der Meister von Florenz und übertrifft ihn. Am Hof hört ich vor ihm reden, indes das schöne Will mit eigenen Augen gesehen sei. Wie eure Schönheit stets von neuem mich erstaunt, die Lippen sind gefällt, dem Bogen gleich von Cupido gespannt. Jedoch der Pfeil entfliegt ihm auch und trifft das Herz. Mir schien der Ehre, Furcht, die das Volk im Zalte auch Mitleid zugesellt. Die Spangen, die wunderbaren Gehänge, das in Gold von ihm gewobe, das in Silber versenkte, alles hier befleckt mit Blut. Mit Blut. Ein Käufer kommt zu Cardia, geht mit dem Schmuckstück jubelnden Herzens. Plötzlich wird er umschwirrt, die Luft um ihn ertost, ein Schatten steigt vom Hintergrunde auf. Der Besitzer, versunken noch in Schönheit, verwirrt, geschwächt, sein Fuß versucht zu fliehen. Schon ist ihm aber ein Dolch gestoßen ins Genick. Der Mörder raubt den Schmuck und wie ein Geier verschwindend in die Höhe, weg ihn davon. Paris seufzt unter der Fülle von Verbrech. Doch keine ist geheimnisvoll wie diese, die Diebe einig unter sich. Vielleicht umstehen sie die Handwerkstatt des armen Cardia. Sie lauern, gleich geht der Ruf, so wie ein Vogelpfiff von einem Ende der Stadt zum anderen. Dieser den Schmuck vermutet. Von überirdisch Schönen geht wieder einer hin und wird ermordet. Als mein Leben. Ihr fürchtet nichts. Nichts, auch nicht den Tod, auch nicht den Tod. So bringt